So, damit ist jetzt die Eröffnung, die Sitzung eröffnet, die AG Öffentlichkeitsarbeit startet mit zwei Personen in Worten zwei. Das sind meine Wenigkeit und der Christoph. Ja. Tagesordnung habe ich einfach vom letzten Mal übernommen, weil wir noch nichts irgendwie, weil ich auch nichts irgendwie Neues gehört hatte. Ja, also ich kann jetzt darüber entscheiden, ob wir sie annehmen. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, Der Uwe genau. ist da. Ah, wunderbar. Hallo, Uwe. Guten Abend. Ich Von bin unten in dem Events-Ding noch ziemlich irgendwie zugange. Da sind ja auch so ein, zwei Leute, die vielleicht gleich hochhüpfen, ne? Wir sind gerade dabei, die Tagesordnung zu genehmigen. Es hängt jetzt alles von dir ab. Wir könnten sie jetzt kippen oder nicht. Ja, ich würde vorschlagen, warten wir mal noch einen Moment. Also meines Wissens ist jetzt mir nicht bekannt, dass irgendwie viele Leute nicht kommen wollten. Also insofern lass mal irgendwie einfach mal noch 10 Minuten warten, wäre mein Vorschlag. Auch wenn ihr jetzt gerade die Sitzung schon eröffnet habt. Ja, haben wir, weil das nervig ist und so. Und überhaupt. Eigentlich ist alles scheiße. Menno. Wobei wir auch eigentlich so gar keine Tagesordnung haben, groß. Nur das Übliche. Ja, aber stand doch noch gegebenenfalls Entscheidungen an, etc. Also insofern, ich weiß es auch nicht, aber lass doch einfach mal noch irgendwie jetzt 10 Minuten warten, vielleicht kommen ja noch ein paar Leute rein. Okay. Dann vertagen wir mal und halten am besten auch die Klappe, damit ich hinterher dann ganz viel Stille rausschneiden kann. Automatisch, genau, gerne. Weil der rote Knopf, der zieht schon eigentlich an. Also Leuten, denen irgendwie bekannt ist, dass hier aufgenommen wird, dann da müssten eigentlich ein paar Leute auch vielleicht kommen. Schauen wir mal. Hey ho. Hallo. Hallo Leonie. Wir haben eigentlich schon angefangen, aber Richtig so. haben jetzt doch noch mal auf Uwes Wunsch verschoben. Auf wie viel Uhr? Ja, noch so 5 bis 10 Minuten. Ja, ungewöhnlich leer, aber in dem anderen Channel sagte eben jemand, es wird auch Fußball gespielt. Vielleicht setzen ja da Leute ihre Prioritäten falsch. Wir hatten gerade überlegt, da niemand da ist, um uns das neue Pressesprechergespann vorzustellen, suchen wir uns jetzt selber welche aus. Naja, der Vorstand hat sich scheinbar noch nicht so hundertprozentig entschieden. Die sind alle krank. Also ich habe auch noch nichts gehört. Nur zwischen den Zeilen hört man irgendwie, dass die Katrin Hilger wohl Pressesprecherin werden soll. Aber das weiß halt noch keiner wirklich. Huch, das habe ich jetzt auf Tonmann festgehalten, nicht wahr? Aber ich kann ja auch rausschneiden. Was ich nie tun würde. Lol. Möchtest du hier etwas zensieren? Wer sich jetzt die Sitzung anhört, selbst schuld. Warum hört euch die Sitzung an? Macht das überhaupt jemand? Ich mach das hin und wieder, wenn ich nicht habe. Okay, ist das angenehmer als Protokoll lesen? Wenn das Protokoll nicht so viel hergibt, aber ich weiß gar nicht. Als ich im Urlaub war, habe ich es gemacht, aber ich glaube, das war die Landesvorstandssitzung. Hier geht's eigentlich vom Protokoll her dann doch. Der Bernd wollte eigentlich auch da sein, aber der wollte nur ganz kurz vorher eben zum Stammtisch der Herner Piraten fahren. Ganz kurz, Stammtisch. Ja, das war der Plan. Das passt meistens nicht so gut zusammen. Naja, er hat mir gesagt, spätestens um 9 ist er zu Hause, weil er zur AGÖA wieder da sein will. Du siehst, wie gut das geklappt hat. Ja. Alles so, wie man sich das vorstellt. Also die Hälfte sehe ich noch unten bei Events rumhocken. Und Tolarius, du machst Töne. Ich mach Töne. Du atmest. So ein Stoßschnaufen oder Mist. So. Ich atme. Das muss ich abstellen. Ja, AG-Events dürfte heute länger dauern. Ach, jetzt die zweite Frist für die APT-Bewerbung vorbei, ne? Ja. Ich habe mal so frei in die Runde getwittert wegen Pressesprecher. Maja schreibt gerade, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Rücksprache untereinander deswegen. Für den LPT gab es jetzt zwei Bewerbungen, oder? Ja, ich meine ja Bielefeld und noch irgendwas. Also ich hatte gehört, Bottrop will sich so als Notlösung nochmal bewerben. Da wurde doch gesagt, ob es nicht billiger wäre, wenn wir den Saalbau aufkaufen. Also soweit ich weiß, geht es da unten vor allen Dingen um Bielefeld. Ja, genau, das hatte ich auch gehört, Bielefeld. Jo, Paki schreibt, er kommt in 2 Minuten oder so. Namen zusammen. Hallo, Paki. Hallo. Ja, ich denke, wir haben jetzt lang genug gewartet. Und bin jetzt stark dafür, dass wir die Sitzung endgültig jetzt anfangen. Also, wir müssen sie im Prinzip nur fortsetzen. Ja, fortsetzen, genau. Die Tagesordnung ist im Prinzip die vom letzten Mal. Ich habe nur ein bisschen was rein kopiert. Bericht aus der Fraktion und so weiter. Dann wäre jetzt, ja, also Genehmigung der Tagesordnung wäre jetzt halt die Frage. Wird die genehmigt? Jupp. Ach nein, Quatsch, frag andersrum, meine ich. Stimmt. Hat da jetzt jemand was gegen? Gut. Als wir nur zu zweit waren, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich die Sitzungsleitung mache und der Christoph protokolliert. Da können ihm jetzt auch gerne alle bei helfen. Sollte da jetzt jemand was dagegen haben, ihr seid zu spät. So, dann wäre die Genehmigung des letzten Protokolls gefragt. Hat zufällig jemand den Link? Das wäre super, weil ich habe den gerade nicht gefunden eben. Den müssten wir auf jeden Fall noch reintun. Gelesen hatte ich allerdings das Protokoll und das war soweit meines Wissens nach in Ordnung. Hat jemand was dagegen, das Protokoll, so wie es über die Mailingliste kam, meiner Meinung nach, zu genehmigen? Gut, dann ist es genehmigt. Ich such's gerade raus, Momentchen. Ja, es ist super. Kannst du. So. Dann wäre jetzt die Frage der Mitgliederab- und Zugänge. Nicht hier, also ist jemand vor Ort, der dazukommen will oder die AG verlassen will? Ich hatte allerdings gehört, dass der Wutze uns verlassen will. Aber solange der nicht hier ist, ist das. Also er hat es nur gesagt. Dann soll er das entweder ins Pad packen oder wie auch immer. Ich glaube, das ist gar nicht im Wiki, das letzte Protokoll. Das ist im Pad, in der Pad-Umgebung, soweit ich das sehen kann. Dann müssen wir das auch nachholen. Gut, Bericht aus der Fraktion kam heute über die Mailingliste. Ich habe sie reinkopiert, damit die auch im im Tonprotokoll ist, lese ich die kurz vor. Am Montag hatten wir unsere Online-Fraktionssitzung, bei der wir die Anträge besprochen haben und abgestimmt haben, die wir für die kommende Plenarphase vom 27. bis 29. November vorbereitet haben. Mit hinter Mumble-Phrase gibt es. In unserer heutigen regulären Fraktionssitzung haben wir eigentlich nur über die externe langweilige Formalia diskutiert. Langweilig war jetzt in Anführungszeichen. Zum Beispiel systemisches Konsensieren, was immer das sein mag. Auch da haben wir ein Protokoll. Morgen kommunizieren wir unsere Änderungs-, was? Morgen kommunizieren wir unsere Änderungsanträge für den Haushalt 2014. Am Donnerstag feiert der Arbeitskreis 1, Themenspektrum, Arbeit, Gesundheit, Sport, Soziales, Familie. Kinder und Jugend, irgendwo echo ich, das ist nicht schön. Gleichstellung, Frauenpolitik sowie Integration. Premiere. Der Arbeitskreis mumbelt und lädt alle Interessierten ein, mitzumachen. Dann kommen noch die Daten. Und dann unser Highlight, wir holen Snowden in den Landtag, wir rufen zu einem Kunstwettbewerb auf und planen für die Weihnachtszeit eine Kunstausstellung in den Fraktionsräumen, was ich sehr lustig finde, muss ich zugeben. Ja, inzwischen sind noch mehr Leute gekommen. Auch der Wutze ist da, der mir gesagt hat, er wolle die AG verlassen. Wolltest du da was zu sagen, Wutze? Ist das noch so? Stimmt das nicht mehr? Doch, das ist tatsächlich noch so. Möchtest du dazu was sagen? Was soll ich dazu sagen? Gründe? Ganz kurz. Lass mich mal noch 5 Minuten Luft holen, weil ich bin nämlich gerade aus der Küche noch gekommen. Bis gleich, warte mal. Ja. In der Zwischenzeit könnten wir im Protokoll weitergehen. Da gibt es Dinge aus dem Tracker. Da steht noch nichts, aber da würde ich gerne was reinsetzen. Der Michael Gugart aus Bielefeld hat einen RT geschickt, dass es gibt ein OWL-PR-Team und dieses PR-Team der Piraten aus Westfalen-Lippe möchte ihr neues Konzept für ihre Pressearbeit vorstellen. Das wird nächsten Montag passieren, am 2. Quatsch, nicht am Montag, nicht nächsten Montag, am 2.12. passieren. Und zwar im Mumble der Piraten OWL. Den wichtigsten Teil daraus werde ich mal hier in das Pad kopieren. Also die haben sich offensichtlich da Ideen gewälzt und ich würde sagen, es wäre natürlich hilfreich, wenn Leute von uns da auch dabei wären und sich das mal anhören, was die sich da so überlegt haben. Montag, 2.12., 19 bis 22 Uhr im Mumble-Raum Ostwestfalen-Lippe. Braucht ihr unser Konzept schon im Vorfeld oder wollt ihr euch das dann kurz davor, wie alle anderen auch, zugeschickt bekommen haben? Ich glaube, wir nehmen alles. Also, wenn ihr das irgendwie schon irgendwo verschriftlicht habt. Also, wir haben Montag noch einen Termin, da werden wir das final, denke ich, abschließen und dann würde ich einfach dem Michael bitten, dass das euch nochmal zukommen lässt, wie er auch euch jetzt diese Info hat zukommen lassen und dann habt ihr ja auch alles. Ja, super. Machen wir so. Dann unter Terminen steht nichts. Hat irgendwer noch Termine, die er uns weitergeben will? Gibt's irgendwas, was uns aufgefallen wäre? Es gab heute einen Artikel im, ich glaube, der Westen. Da geht's um die Rheinbahn, also VRR. Die wollen irgendwie ein Einchecken und Auschecken von Fahrgästen einführen. Und da habe ich kurz gezuckt und habe gedacht, das wäre vielleicht was für eine PM. Und da müssen wir vielleicht nochmal überlegen, ob wir da jetzt die Ressourcen für frei haben. Oder ob das überhaupt eine gute Idee ist oder ob das Quatsch ist. Hast du den Artikel zufällig verlinkt irgendwie? Moment. Hast du irgendwo einen Link andersrum? Ja, suche ich kurz raus. Warte, kann ich euch geben. Den hatte die Sonja auf dem Facebook-Account von Düsseldorf gepostet. Ich habe den hier in den Chat vom Pad gepostet. Danke, Dina. Und ich habe ihn hier im Mumble nochmal gepostet, falls jemand nicht im Chat sein Pad sein sollte. Das sind 2 verschiedene, oder? Guten Abend erstmal. Hi, Vako. Politik VRR plant elektronische Kontrollen. VRR-Kunden sollen bei jeder Fahrt ein- und auschecken. So, dann kopiere ich den ins Pad-Chat und den aus dem Pad-Chat ins Mumble. Den anderen kenne ich nicht, dann gucke ich da mal rein gerade. Ja, das ist ein WAZ-Artikel, aber das dürfte das gleiche sein ungefähr. Hattest du so, die nicht vorhin schon an? Ja, genau. Ich dachte, es wäre automatisch, würde es bleiben. Das war doof. Okay, muss ich halt aneinander kleben. Krieg irgendwie hin. Gut, also den Artikel haben wir hier. Wer könnte da was zu sagen? Was wollen wir da überhaupt zu sagen? Paki, sag was. Was wollen wir dazu sagen? Oder warum hast du gezuckt? Naja, das ist so eine Art Vorratsdatenspeicherung für Bewegungsprofile, die dann bei der Rheinbahn liegt, beziehungsweise beim VRR. Mhm. Und der VRR mag das begründen damit, dass er dann besser die Streckenauslastung planen kann und, was weiß ich, fairere Abrechnungsmodelle machen kann. Aber wir wissen alle, es endet damit, dass der Innenminister Gesetze erlassen wird, beziehungsweise wahrscheinlich geht das schon auf der Basis der Bestandsdatenauskunft. Jetzt mal ganz doof gefragt, welcher AK ist dazu, ist da zuständig? Datenschutz oder? Das könnte so eine Co-Produktion von Datenschutz und Bau und Verkehr sein. Ja. AK Datenschutz ist momentan ruhig gestellt. Die paar Leutchens, die in NRW noch interessiert sind, mumbeln und mieten mit der AG. Wer ist denn da dabei? Gibt es da irgendwie Wortführende? Der Markus von Kreller. Ah, unser Datenschutzbeauftragter. Das wäre so ein guter Anlaufpunkt. Genau. Den habe ich auch eben irgendwo oben gesehen. Den könnte man also einfach mal anfragen, ob er nicht mal eben, wenn er noch da ist. Und der andere ist der Martin Ziroth. CAHP. Der ja auch zu uns gehört. Jo. Ja, ich sehe gerade keinen von denen online, aber... Die sitzen alle oben in der AG Datenschutz vom Bund. Genau, die mieten gerade. Ha! Jetzt sehe ich es auch. Würde jemand hochgehen und die Absicht mal kurz erklären? Oder einfach sagen, der Markus soll mal runterkommen oder so? Kann ich machen. Wir können auch eine Brieftaube hinschicken. Also doch, Vaku. Aus zwei Leuten um 9 Uhr wurden immerhin jetzt schon über 20, schätze ich mal, um 21.34 Uhr. Immerhin. Paki, magst du ein paar Worte zu der Idee schreiben? Wo seid ihr gerade? Ich war kurz telefonieren. Achso. Markus, kommt gleich. Wir haben jetzt darum gebeten, dass der Markus mal eben hereinkommt und wir dann darüber sprechen. Markus von Kreller. Der ja auch ein guter Stichwortgeber oder ein guter Schreiber wäre jetzt für sowas. Zu welchem Thema? Das du eben aufgebracht hast. Ach so, verstehe. Ah, ja, klar. Genau. Wie gesagt, ich habe das den Resten danach nicht mehr mitbekommen, weil mein Telefon hier Alarm geklingelt hat. Wobei das jetzt. Der Paki ist es nicht gewohnt, dass man seine Ideen gut findet und verfolgt. Das stimmt, das kann natürlich nicht sein. Und der Markus wäre jetzt da. Hallo Markus. Kuckuck. Der Paki hatte eben einen Artikel verlinkt, dass die VRR. Kann jemand nochmal den Link? Das kann ich auch selbst. Also es geht darum, ja, dass die VR-Pläne hat ein Ein- und Auscheck-System in den Bussen und Bahnen einführen will. Also so quasi sowas wie Zählen von Fahrgästen und statistischen Erfassung. Allerdings ist nicht ganz klar, ob das nicht dazu genutzt wird, den Fahrgästen auch irgendwelche Infos zukommen zu lassen, bei Verspätungen zum Beispiel und so weiter. Also das geht alles in Richtung Überwachung der Leute, ob sie fahren oder ob sie nicht fahren und so weiter. Der Artikel, den hat Olarius gerade gepostet, der beschreibt so ein bisschen, was die Krux ist, und das wird auch schon direkt vom VCD kritisiert. Kannst du ja mal kurz überfliegen. Ich fliege. Jo, und die Frage wäre halt, machen wir dazu eine Pressemitteilung oder einen Blogartikel oder sowas? Blogartikel wäre auch toll. Ja. Also ich hatte mich da auf Facebook kurz mit einem Piraten unterhalten, der schrieb, dass er auf kommunalpolitischer Ebene mit Verkehrserfassung zu tun hätte und dass die halt darum ringen, irgendwie ein System zu finden, wie sie möglichst effizient fassen können, wie viele Fahrgäste wohin, wann fahren, wie die Linien halt belastet sind, damit man eine bessere Berechnung der Auslastung vorantreiben kann, damit man einfach Kosten einspart. Und er sagte, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ob das jetzt die geeignete Lösung ist, das bezweifelt er eben auch. Ich suche mal gerade den Facebook-Link raus, weil das war auf der Düsseldorfer Seite, glaube ich. So, da könnt ihr den Diskussionsverlauf mitverfolgen. Also, ich sag mal so, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, mein Gott, wenn das dem VR Geld spart und in irgendeiner Form was bringt, um Fahrgäste letztendlich effizienter, also Fahrgastströme in effizienter zu steuern und die Linien halt besser auszulasten, dann okay, aber angesichts der jetzigen angesichts der jetzigen Überwachung und den sonstigen Hintergründen, die seit Snowden aufgekommen sind, halte ich schon eine Sensibilisierung in dem Thema für nicht ganz so unwichtig und auch, wie ich es halt geschrieben habe, dass das halt leicht zur Vorstufe werden kann für RFID-Chips. Also das liest sich so ein bisschen, als wäre das so eine Art Vorstufe, dass man halt wirklich genau rausfinden kann, wer sich gerade wo befindet. Oder eben Fingerscanning und so weiter. Da wäre mal interessant zu erfahren, ob wir dann nicht im Landtag eine kleine Anfrage machen können über Creon bezüglich Plänen der Landesregierung, ob die nicht eventuell da schon irgendwas am Finanzieren sind, für Forschungsgelder oder Planungen, irgendwas in die Richtung, um rauszufinden, ob die VR da nicht irgendwas anderes noch im Schilde führt. Also ich bin da ziemlich vorsichtig geworden, wenn ich solche Artikel lese. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Das Problem ist, das sind Daten anfallen, die eine Person mit einer Position verknüpfen, diese Daten möglicherweise in Zukunft für Tarifmodelle benutzt werden, also zu Bestandsdaten werden, und die auf der Basis der Bestandsdaten Auskunft abgefragt werden können. Was im Grunde genommen darauf hinausläuft, dass wenn irgendwo etwas passiert, wird die Polizei nicht mehr nur fragen, welche Handys sind eingebucht, sondern wer ist mit dem Bus weggefahren. Ja. Und ein Problem kommt noch hinzu, dass wenn du ein ungewöhnliches Bewegungsmuster entwickelst, die Polizei präventiv schon auf dich zugehen kann, um zu kontrollieren, wo warst du, was hast du gemacht, etc. pp. Ich will nicht meckern, aber das, was wir hier gerade tun, ist schon inhaltlich diskutieren. Ich hätte jetzt gerne von Markus irgendwie gehört, ob er was machen will oder wenn andere was machen wollen, auch gerne, aber dann soll sich jemand einen Hut aufsetzen und dann kann das gerne in die Bearbeitung übergehen. Also ich habe es jetzt mal überflogen. Also wenn ich das richtig verstehe, soll ja dieses neue System quasi diese Monatskarten und Jahreskarten ersetzen und die Daten entsprechend zentral speichern. Wenn das quasi ausschließlich ist, also ein Ersatz von Monatskarten und so weiter, sehe ich das schon sehr kritisch, weil dann hat wahrscheinlich der Nutzer überhaupt keine Möglichkeit mehr, dem zu widersprechen, oder er fährt halt nicht mehr mit. Also wenn das tatsächlich so wäre, wäre es tatsächlich schwierig. Ansonsten wenn dem Nutzer die Wahl gelassen würde, ob er jetzt dieses System nutzt oder halt ein analoges System und quasi seine Einwilligungserklärung gibt dafür, für die Nutzung, sehe ich nichts mehr ganz so kritisch. Vielleicht sollte man das vorher einfach mal klären. Ist das ein ausschließliches System? Wenn ja, wie sieht das Datenschutzkonzept aus? Welche Daten dürfen tatsächlich weitergegeben werden? Einer sagte gerade was von Bestandsdatenauskunft und so weiter. Das heißt also, ich würde erstmal recherchieren wollen, was jetzt tatsächlich Sache ist. Mein zweiter Gedanke bei der Sache war, klar, gebe ich dir recht, muss man ein bisschen gucken, dass das im Moment ja auch nur Gegenstand einer Machbarkeitsstudie. Was mir aber da wirklich ins Auge fällt, ist, dass das letztendlich wieder rausgeschmissenes Geld ist, wenn man sich überlegt, was wir im Bereich des fahrscheinlosen ÖPNV fordern, weil das wieder so ein aufgesetztes Ding ist, wo Geld ausgegeben wird für irgendwelche Erfassungsmaßnahmen, wo wir sagen, mein Gott, du kannst Benutzerströme oder irgendwelche Bewegungen innerhalb deines Verkehrsbetriebes ja auch irgendwie anders erfassen und das Geld einfach dafür sparen, um es eben in die Ausbau der Schienen oder in Reparaturen oder sonst was zu setzen. Das war so der zweite, vielleicht weniger schwerwiegende Gedanke, den ich da hatte. Ja, vor allen Dingen brauchst du es ja meines Erachtens gar nicht personenbezogen auswerten. Das reicht ja. Der Huhu Wutze hat, glaube ich, in dem Facebook in der Diskussion geschrieben, Lichtschranken. Ne? Also ja. Das Argument finde ich ganz gut. Zur Auswertung sollte das eigentlich reichen, zur Nutzung der entsprechenden Strecken. Ja, bei den Mengen brauchst du es ja auch nicht auf den Menschen genau, denke ich mal. Also selbst die Lichtschranken auf Autobahnen sind dann mit Sicherheit auch nicht so genau. Und da geht es ja nicht um die 1 oder die 10, sondern da geht es um Tausende. Also ich denke mal gerade Essen, Mülheim oder welche Stadt war das noch? Duisburg, Mülheim und Essen. Also das ist mitten im Ruhrgebiet, da sind richtige Massen an Leuten. Ich habe eher das Gefühl, es geht denen da eher um so Marketinggeschichten mit Informationen übermitteln und so Scherzen. Ja. Können wir das Inhaltliche jetzt auf einen anderen Punkt, also der Sitzung herauskriegen? Weil eigentlich klar, das ist hier die Arbeitssitzung. Aber ich merke gerade, dass sich da, glaube ich, noch keine PM draus stricken lässt. Ich glaube, das behalten wir mal in Beobachtung. Wir haben das jetzt auf dem Schirm und wenn da jetzt noch was aufpoppen zu sollte, können wir es ja nochmal wahrnehmen. Die T-Jane hat es auch gerade auf die Mailingliste gekippt, also auf die NRW Aktive. Vielleicht kommt da ja auch irgendwie noch eine gute Idee bei raus oder so. Vielleicht hat jemand Lust, sich dahinter zu klemmen. Wenn ja, soll er einfach bitte Bescheid sagen. Und wenn da ein paar Informationen zusammengekommen sind, machen wir da gerne einen Blogtext oder sonst irgendwas raus. Aber ich möchte jetzt nicht noch weiter hier da sehr viel Zeit drauf verwenden. Ich frage den okay Oliver ist. Mal. Ja, ich schaue den Oliver mal an, ob der da nicht mehr zu hat. Gut. War übrigens auch gar nicht richtig im Plan, weil ich hatte nach Terminen gefragt und dann kommt der Paki einfach mit ganz anderen Sachen an. Nun gut. Jetzt würde ich gerne, falls der Wutze was sagen will, dem Wutze mal eben das Wort geben. Machen wir es zum Ende, okay? Machen wir es zum Ende, alles klar. Dann Teams, in Sachen PM steht noch das Ding von der TAFTA aus der letzten Woche da. Neue Sachen gibt es ansonsten nicht. Ich habe zumindest von nichts gehört. Hat sonst irgendwer noch irgendwas, was raus muss? Inzwischen sind ja eine ganze Menge Leute hier im Channel. Hat noch irgendjemand eine Idee? Oder schweige für immer. Im Social Media Team steht auch nichts. Christoph, haben wir irgendwas zu sagen? Nichts Weltbewegendes, glaube ich. Also ist halt momentan, wir posten mal, wenn die Fraktion irgendwas Wichtiges raushaut, jetzt zum Beispiel mit der Kunstausstellung oder wenn jetzt von der Bundespartei was kommt, aber es gibt halt momentan jetzt nicht so. Ja, das sehe ich genauso. Krähennest und Nebelhorn steht. Es gibt die Bufo-Kandidatenserie. Jetzt auch mit Monopol. Der Time-Codex hat zum Kompass einiges reingeschrieben, nämlich Heft 2013 Nummer 4 geht gerade in die Endschleife. Erstens mit der Kategorie aus den Fraktionen. Leider ohne Berlin, ist nicht fertig geworden. Soll eine feste Kategorie werden, um die Arbeit der vier Fraktionen vorzustellen. Alle Heftbeiträge werden in den nächsten Tagen final geschrieben. Danach geht das Heft ins Layout. Im Blog läuft aktuell die Serie mit den Kandidateninterviews zum Bufo. Habe diese Woche die Zusammenarbeit mit der Flaschenpost klargemacht. Wir tauschen jetzt Beiträge untereinander aus, um die Wirkung zu multiplizieren. Das zum Kompass. Ich glaube, wir haben da nicht weiter was zu sagen. Ich möchte übrigens auch nochmal andeuten, wer sich noch nicht eingetragen hat, oben bei Anwesend oder bei Gäste oder so, könnte das noch machen. Das Piratenpad ist ja hoffentlich inzwischen bekannt, da sind ja auch ganz Menge Leute drin. Monitoring, Terminscouting. Ja, ich habe ja eben schon nach Terminen gefragt, irgendwie passiert da momentan auch nicht so richtig viel. Sonstige Themen. Ich nehme mal die Mail von letzter Woche wegen Tafta raus. Das ist ja im alten Protokoll drin. Da hat der Bruno Kramm übrigens einen Blogpost auf piratenpartei.de zugeschrieben, der im Übrigen mit mehreren Leuten entwickelt wurde, der aus diesen Überlegungen, die wir da die auch drin waren, auch mit eingeflossen ist. Den kann ich sehr empfehlen. Das ist gut. So, die Sache mit dem Westen haben wir inzwischen abgehandelt. Paki, du hast gesagt, du wolltest mit dem Kreon sprechen, ne? Ja. Ich habe den schon per DM angeschrieben. Gut, ich habe es auch mal ins Protokoll geschrieben. Dann BPT 13.2 in Bremen, wer ist vor Ort und so weiter. Kann sich noch jemand eintragen, der da noch hinfährt? Ich bin da vermutlich nicht. Das nächste Thema wäre dann ganz beiläufig zukünftige Pressesprecher. Paki, erzählt mal den neuesten Stand. Moment, ich muss kurz noch den Link rauskopieren. Ja. Ach, eigentlich brauchen wir doch sowas gar nicht, können wir auf nächste Woche verschieben. Ja, richtig. So sieht's auch aus. Hast du gut gesagt, Christoph. Nächstes Thema wäre dann Ideen. Wir hätten jetzt gerne einen neuesten Stand gehabt. Ja, ich weiß. Ich würde euch den neuesten Stand auch gerne mitteilen. Allerdings haben wir uns noch nicht entschieden. Es steigt noch kein weißer Rauch auf. Wir haben 5 Bewerbungen bekommen. Wir sind noch am Überlegen, wie wir, wen wir nehmen, wen wir einteilen, und das dauert noch eine Weile. Wir sind uns da noch nicht so ganz einig, wir sind noch am Diskutieren, wir überlegen noch, holen Meinungen ein, und ich vermute aber schon, dass das diese Woche noch eine Entscheidung gibt. Ja, es wird ja auch langsam Zeit. Kommentiere ich mal ganz leise. Ja, ich weiß. Frage ich nur mal kurz bei den Ideen nach, Leonie, ist da irgendwas passiert mit Syrien? Hast du da noch irgendwas vor oder irgendwen gefunden, der was vorhat? Ist die Leonie noch da? Ja, mit Syrien da. Vor? Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, wegen der Begrenzung von der Aufnahme von Syrien-Flüchtlingen und so weiter. Ach da, nee, bisher noch nicht. Gut. Ja, da die nächste Sache an das Ende der Sitzung, den Ende der Sitzung ist, würde ich sagen, Wutze, jetzt musst du aber. Sonst kann man nichts mehr sagen. Darf ich mal kurz noch was anmerken, wo ich das Stichwort Syrien gehört habe? Ja. Wir haben im Neuss und in Karst Sammelaktionen gemacht für die Flüchtlinge in Syrien in der zentralen Unterbringungsstelle. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie aufgreifen wollt, verwursteln wollt oder eventuell in anderen Städten das nachahmen wollt. Also wir haben mittlerweile 3 Autoladungen voll an Klamotten für die syrischen Flüchtlinge gesammelt und dahin gebracht. Vielleicht ist das eine Nachahmung wert. Auf jeden Fall. Wir haben heute auch schon Sachen abgegeben. Die Luna war eben im Auto da und haben das ganze Auto vollgeräumt mit Klamotten und Spielzeug. Also Nachahmung auf jeden Fall. 3 Autos reichen nicht für eine Pressemitteilung. Also klingt jetzt doof, aber Ich kenne das aus Redaktionen, da wird gesagt, Spenden, ja, mit Spenden kommen sie in die Zeitung, aber also unter 500 Euro nicht. Ja, machen drei Autos einen Konvoi? Noch nicht ganz. Also, deine Frage beantwortet. Warte, ich troll das Ganze jetzt mal. Wir können ja eine Sternenfahrt machen. Mit drei Autos? Nein, Scherz beiseite. Das ist, einfach gesellschaftliche Hilfe, Unterstützung, ja. Und da finde ich auch, das ist selbstverständlich. Andererseits, wenn ihr davon irgendwie Fotos gemacht habt und irgendwie 5 Sätze dazu schreiben könntet, fände ich das schön auf der Blogseite und in den Social Medias. Aber es ist keine Pressemitteilung. Ich mag dazu was sagen. Ich fände das nicht schön in Partei Social Medias. Ich fände das auch nicht schön auf der Blogseite. Das sind Menschen, denen es scheiße geht. Wenn wir denen helfen wollen, helfen wir denen, egal in welcher Partei wir sind. Und dann müssen wir uns keinen drauf schleudern. Das war das, was ich meinte mit gesellschaftlicher Verantwortung. Tue Gutes und sprich darüber. Ja, also ich finde es legitim. Man muss sich sicher nicht allzu doll damit brüsten, aber es kann durchaus Nachahmer anregen. Wo es interessant werden würde, dass wir die Hilfe ein bisschen ausdehnen, dass wir sagen, wir sammeln Handys mit Prepaid-Karten und stellen denen irgendwie freies WLAN zur Verfügung oder so Scherze. Da wäre dann wieder ein bisschen Mehrwert dabei. Also das finde ich wieder schade, das Timing, wenn ihr das am Martinstag gemacht hättet, ja? Hätte man das wunderbar. Du meinst am Sonnemond- und Sternetag, bitte, genau. Klaus. Wir sind nicht politisch korrekt, wir haben keine Eier in der Hose. Das war die Linke. Deswegen ist es, ja, genau. Wir sind am Martinstag, nicht am Sonnemond- und Sterne- und Kometen- und Scheiß-mich-Tag. Da wäre das eine geile Sache geworden. Wäre das ein geiles Timing gewesen. Das wollte ich damit sagen. Das ist auch immer noch eine schöne Sache. Andererseits vielleicht am 6. Dezember oder so. Ja. So Nikolaustag. Da startet dann der Konvoi, ne, auch wenn er nur aus 3 Autos besteht, nach Syrien. Keine Ahnung. Ja. Nee, irgendwie gefällt mir das nicht. Das ist mir zu aufgedonnert. Ja, das ist dir zu aufgedonnert, aber es geht um Publikumswirksamkeit. Ja, aber das genau ist jetzt das aber wirklich will ich ja scheiße. Das ist ja genau die Scheiße. Wenn wir uns da auf den Zug drauf springen, so nach dem Motto, als Partei mit Hilfe von Flüchtlingen irgendwie jetzt groß in die Öffentlichkeit springen, sagen, tata, wir sind die tollen Helferchen und wir machen das aber ganz, ganz toll. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist politische Arbeit. Wir können das machen, wir können da auch einen Blogpost dazu schreiben oder dazu aufrufen. Das ist ein nettes Nice to have. Aber ich würde es nicht als PM oder so groß aufziehen. Ich finde es auch gut, was zu organisieren, wenn da Leute was machen. Ich finde es auch gut, dann drüber zu reden, wenn man was gemacht hat. Aber jetzt eine extra Symbolaktion an einem Feiertag, an Nikolaus oder so zu machen, ich weiß nicht, wie ernst gemeint das jetzt war, aber das ist echt too much. Warum ist es too much? Warum? Gib mir mal wirkliche Gründe. Weil es dann genau das Bild rüberbringt, wir wollen PR haben und wir gucken jetzt, wo wir ein hübsches Datum haben und jetzt suchen wir uns arme Leute, die wir beschenken und zeigen, wie toll wir sind. Also entweder man will da tatsächlich Unterstützung leisten, man hat über längere Zeit Zeug gesammelt und so und stellt es dann irgendwann zu. Oder man macht so eine Showveranstaltung. Ist jetzt was anderes, wenn man Weihnachtsgeschenke für Kinder sammelt oder so, aber einfach so wir gehen zu einem christlichen Feiertag arme Menschen beschenken, das finde ich eine Ausnutzung von denen und auch schlechte PR für uns. Aber ich sag mal, schließt sich ja nicht aus. Also nur wenn wir da jetzt eine PM parallel zu rausgeben würden, ich sag mal, der Nutzen oder der gesellschaftliche Nutzen wird dadurch ja nicht irgendwie wieder weniger. Ja, du musst es auch mit keinem Wort in einer PM erwähnen, dass es heute der heilige Nikolaus ist. Das musst du in einer PM gar nicht sagen. Weil okay. An diesem Tag, ja, das musst du nicht sagen. Können wir die Diskussion dann aus der Sitzung hier rauslassen, weil ich finde, das ist nicht Teil der ÖA. Also wenn das nicht Teil der ÖA ist, dann was ist dann bitte Teil der ÖA, Paris? Es geht hier um Öffentlichkeitsarbeit. Es geht um politische Öffentlichkeitsarbeit und nicht darum, irgendwie christliche Feiertage dafür auszunutzen, PR zu machen. Bevor ihr euch jetzt in die Haare bekommt, das halte ich jetzt für unsinnig. Auf der einen Seite, also ich glaube, das, was Klaus eben gesagt hat, von wegen tu Gutes und rede darüber, das halte ich für sehr sinnvoll. Und ja, da bin ich auch bei ihm. Und der Vorschlag, die Sache da mit Handys und mit Freifunk und so weiter, das finde ich sogar richtig klasse. Das wäre eine richtig gute Nummer, die zu uns auch politisch wirklich gut passen würde. Wenn das jemand machen will, würde ich sogar für unsinnig halten, wenn wir da nicht drüber reden wollen würden. Wegen drei Autos ist es so, ja, man kann, aber man muss nicht. Wenn wir aber so eine Aktion machen würden mit Internet und so weiter, dann fände ich, sollten wir da auf jeden Fall auch drüber reden. Ich würde es nicht auf einen speziellen Tag irgendwie bringen. Oh, ich frage mal die AG-Technik. Oh wait. Ja, er muss ja nicht jetzt sein. Nee, das ist auch nicht die Aufgabe der AG-Technik. Nächsten Donnerstag wird sich übrigens ein AK gründen zu allem, von Asylpolitik bis hin zu Antidiskriminierung und so. Einladung wird die Tage auch nochmal rausgeschickt, aber wer auf dem Feld was machen will, sollte dann nochmal die Augen offen halten. Sagst du mir nochmal eben, wann der Termin ist, weil dann tue ich den mal ins Pad rein. Donnerstag, 19 Uhr treffen wir uns. Es geht ja jetzt eh noch die Einladung rum. Ich muss mich nur noch schlau machen, wo ich das überall hinschicken muss. Nächste Woche, ne? Ja. Ja, gut. Ach so, der Termin steht noch gar nicht fest, oder was? Wir wollen die Gründungsveranstaltung halt auf den Termin setzen, aber das wird jetzt auch kein großes Event. Also nur schon mal, dass ihr Bescheid wisst hier. Mhm. Okay. Ja, dann wäre die Sitzung quasi zu Ende, es sei denn, Wutze will noch was sagen, was er mal eben irgendwann wollte oder nicht, oder jetzt, ja oder nein. Sonst kann er halt nicht raus, ne? ja, schon gut. Ende der Sitzung. Also, ich mach's ganz kurz. Im Normalfall halte ich so, ich gehe und ohne großartig Staub aufzuwirbeln. Und das ist im Grunde genommen eine Lebensmaxime von mir, die ich eigentlich auch heute nicht großartig brechen will. Nur kurz so viel, es gab in den letzten zwei Tagen zumindest so privat ein paar Sachen, ein paar Entlungen auf die ich eigentlich gar nicht näher eingehen wollte. Scheiße nochmal. Nein, es gab ein paar Entwicklungen, wo ich gesagt habe, wenn das tatsächlich so eintritt, gibt das in der AG Öffentlichkeitsarbeit als auch in der Pressearbeit massiven Stillstand. Und an dem Stillstand habe ich keine Lust, mich dran zu beteiligen. Bin da rausgegangen, um im Grunde genommen in aller Gemütsruhe Paki als auch Teile des anderen Landesvorstands, sei jetzt mal so etwas drastischer anzusprechen und denen einfach mal versucht, ins Gewissen zu reden, dass es nicht gehen kann, dass man sich Leute außerhalb des Landesvorstands, außerhalb des Landesvorstands, des Landesverbands versucht, ins Land zu holen, die im Grunde genommen die Befindlichkeiten der Leute hier nicht kennen, die Strukturen nicht kennen, etc. pp. Und da ich halt persönlich involviert war bis zu diesem Zeitpunkt und gesagt habe, ich ziehe alles zurück, ich gehe raus, kann man mir in dem Zusammenhang dann auch nicht nachsagen, so nach dem Motto, das hast du ja versucht, um einen persönlichen Vorteil draus zu ziehen, weil das habe ich nicht, weil ich bin weder persönlich angepisst noch sonst irgendwas, sondern ich wollte eigentlich nur diese persönliche Befindlichkeit in der Form dokumentieren, um frei sagen zu können, hey Leute, das, was ihr vorhabt, ist so Blödsinn, ist scheiße und dann mache ich nicht mit und damit hat sich das für mich. Wie gesagt, ich bleibe im Krähennest, als auch im Nebelhorn-Radio definitiv erhalten, aber unter den gegebenen Voraussetzungen, zumindest so wie sich das bis heute Vormittag noch anfühlt, habe ich gesagt, mache ich da nicht weiter mit. Wie gesagt, Fragen könnt ihr gerne stellen, nur ich möchte vielen Sachen eigentlich auch nicht vorgreifen. Fragen hier öffentlich mit laufendem Mikro, egal oder später? Ist das egal, kannst du gerne machen. Ja, dann mache ich mal. Erstens, Ich möchte mich an dem Stillstand nicht beteiligen, deswegen gehe ich. Ist ein bisschen gaga. So, ne? Ich sag's ja mal geradeaus. Das ist ein bisschen komisch. Zweitens, das war jetzt ein bisschen schwurbelig. Ich glaube aber, und jetzt kommt dieselbe Schwurbelantwort zurück, du irrst dich und überleg dir das nochmal bitte. Danke. Ich irre mich gerne. Gibt es irgendwas zum Nachlesen? Also, weil ich stehe hier wieder Ochs vorm Berg. Nee, das ist komplett, also wir nennen das in Bochum IKS. Das ist die offizielle Abkürzung des Kreisverbandes Bochum für intransparenter Kackscheiß. Okay, intransparenten Kackscheiß könnte ich auch. Paki, darf aber ich oder Mirko, frei wegreden oder soll ich es erstmal ballflach halten? Vielleicht mal die Aufnahme dann ausmachen? Oder keine Ahnung, ob das jetzt beendet sein soll? Also mir ist das wurscht, ob das aufgenommen wird oder nicht. Ich wollte vorhin schon was sagen, da hatte ich mich aber selber stumm gestellt. Ich dödel. Paki erzählt was zum neuesten Stand zukünftiger Pressesprecher. Da ist dann einfach so übergegangen worden. Aber ey Leute, ich twitter nicht und ich kriege hier 1000 Gerüchte mit und ich finde das gerade nicht so spaßig. Okay, das heißt, wir reden hier über Leute, die nicht anwesend sind. Dann fände ich es total fair, wenn wir das Mikro ausmachen würden, bevor wir das spreaden. Ohne dass jemand eine Chance hat, irgendwie jetzt sich zu beteiligen, um den es eigentlich geht. Ne, die dabei sind, die das betrifft, die sind da. Darum geht's nicht. Okay, folgendes. Ich hatte mich als, unter anderem, ich bin nicht der Einzige, als Pressesprecher NRW beworben und wollte, ja gut, aus bekannten Gründen, wir müssen was tun. Und ich kann nicht nur ständig da sitzen und sagen, hey Leute, das ist scheiße, so geht's nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, die Ausschreibung ist gewesen. Ich habe lange überlegt und habe gesagt, okay, ich bewerbe mich als Pressesprecher von Nordrhein-Westfalen, weil du kannst nicht nur meckern, du musst im Grunde genommen dann eigentlich auch dafür einstehen und sagen, okay, ich mache das, ich beiß in das saure Tuch und in den sauren Apfel und mach einfach und zeige, dass es tatsächlich anders geht. Problematik an der ganzen Geschichte ist, ja, das ist in meinen Augen ein relativ kurioses Bewerbungsgespräch schon letzte Woche gab, zu dem ich mich vorstellen sollte. Also ich mache mal sagen, ich glaube jetzt, ich ja sowas von unbekannt bin, man so im Grunde genommen Schema F gefahren hat. Das war schon mal das eine, was ich ziemlich befremdlich fand, wo ich mir aber im Grunde genommen ehrlich nichts bei gedacht habe. Ich habe mich zwar die ganze Woche geärgert, aufgrund dessen, dass ich halt in diese ganze Geschichte involviert bin, konnte ich im Grunde genommen auch im Vorstand auch nicht irgendjemandem sagen, wie gaga war das denn? Dann hatten wir ja am Sonntag dieses wunderschöne Treffen in der Berti, wo im Grunde genommen so, ja, gesagt wurde, ja, es gibt Tendenzen zu dem Pressesprecher, es ist aber definitiv, und das ist durchaus auch, es ist tatsächlich so, es gibt Tendenzen zu einer bestimmten Person. Ich persönlich, ich kenne die, es ist überhaupt nicht das Thema. Ich möchte mich auch nicht äußern, ob gute oder schlechte Arbeit leistet. Das war gar nicht meine Intention. Meine Intention ist tatsächlich gewesen, dass diese betreffende Person aus dem Landesverband Hessen ist. Ich habe grundsätzlich auch damit nicht unbedingt das Problem, wenn sie denn irgendwann käme, diese Person, und ihr den Pressesprecher nehmen will. Überhaupt kein Thema. Wie gesagt, ich kann mit Holarius leben, dann Pirat, oder wenn sich an die NRW oder Eastpoint beworben hätten, es ist mir scheißegal. Hauptsache es sind ein paar Leute, die sich hier auskennen, die auch die Befindlichkeiten kennen. Und ich sage jetzt mal so, insbesondere Befindlichkeiten, jeder kennt, ich sage jetzt mal so, den S-Konduktor oder auch den Wirkungstreffer, beides ziemlich spezielle Leute, die aber richtig geile Arbeit abliefern. Und die Leute, mit denen musst du erstmal Sack Salz fressen. Und auch so, wenn du als Pressesprecher tatsächlich jetzt während des jetzt schon laufenden Wahlkampfes oder der Vorbereitung fürs nächste Jahr eine Presseanfrage kriegst und im Grunde genommen, muss ich erstmal jemanden fragen, ist für mich in meinen Augen irgendwo so ein No-Go, geht gar nicht. Und das heißt, du kannst nicht Dinge verknüppern, ich habe es in der Berti schon gesagt, am Sonntag, du kannst nicht Dinge verknüppern von A bis Z, um eventuell B zu erreichen, weil du brauchst das Fingerspitzengefühl, du brauchst das Feeling, du musst im Grunde genommen Dinge auch mal querdenken können, und wenn du dort die Kontakte nicht hast oder nicht weißt, was in den einzelnen KVs läuft, dann ist eine Presse- als auch Öffentlichkeitsarbeit im Grunde genommen mit so einer Person für den Moment völlig von Arsch und tatsächlich in meinen Augen total zum Stillstand verdammt. Und aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, okay, ich hatte mich beworben und um jetzt wirklich nicht die ganze Geschichte in eine persönliche Tendenz laufen zu lassen, einen Punkt zu setzen, so nach dem Motto, hey, ich bin nicht persönlich angepisst, sondern mich ärgert, dass dieser Umgang, diese Art und Weise, das hat auch nichts mit Intransparenz zu tun. Es gibt Dinge, die muss man tatsächlich erstmal auch unter sich und auch im Landesvorstand besprechen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber wenn wesentliche Merkmale in meinen Augen vergessen werden, dann muss ich irgendwo einschreiten. Also das ist für mich. Wenn das ein anderer sieht, ist das überhaupt kein Thema. Und da habe ich gesagt, okay, ich ziehe alles zurück. Ich gehe auch aus der AGÖA raus, damit ich nicht, damit man mir nicht nachsagen kann, hey, du bist persönlich angepisst. Bin ich gar nicht. Und ich bin einfach nur massiv verärgert, dass man Dinge mit Leuten redet, anstatt auch mit mir zu reden, sondern nur mit anderen Leuten redet. Und ich den Eindruck hatte, ja, zum Renten ist er gut genug und zum eventuell irgendwelche Schaden ausputzen ist er gut genug, aber zu mehr ist es nicht und bla. Natürlich persönliche Befindlichkeit, da gebe ich auch offen zu, wer wäre es nicht. Aber in der ganzen Geschichte wirklich dem Boden zu entziehen. Und deshalb habe ich es so gemacht und da stehe ich zu. Und ja, Björn, das ist mit Sicherheit ein Fehler, gehe ich jeder Wette mit ein. Nur für mich persönlich ist es ein Pünktchen ziehen und ein Pünktchen setzen, so nach dem Motto, hey Leute, überlegt euch das so nicht. Das ist im Grunde genommen kurz. Also vielleicht ist es ein bisschen voreilig, weil ich hatte es eigentlich auch so verstanden, dass ja irgendwie mehrere Leute für unterschiedliche Sachen beauftragt werden sollten und noch niemand endgültig feststeht, was dann hinterher oder danach oder daneben noch so an Zeitgesprächen war. Vielleicht habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt. Mal sei es so. Ja gut, ich muss mal sagen, es sind ein paar Sachen noch nebenher gelaufen, weil, wie soll ich das sagen? Wenn Informationen laufen, so nach dem Motto, ja, wir haben darüber nachgedacht, über Dinge, also sprich über ein Hotelbett zum Beispiel. Und braucht man eigentlich für jemanden aus NRW eigentlich nicht, braucht man nur für jemanden, der von weiter herkommt. Und das tut man nicht, wenn man einen stellvertretenden Pressesprecher im Auge hat dafür, weil dafür ist die Person, salopp gesagt, nicht wichtig genug. Wenn man dann ein paar Stunden später einen Anruf kriegt, so nach dem Motto, ey Leute, seid ihr total bekloppt in NRW, alles klar, ich muss mal sagen, hatte ich im Grunde genommen die zweite Bestätigung zu meiner Vermutung in der Berti. Macht aber nichts, ist nicht das Thema. Und dann sind halt so zwei, drei andere Sachen noch so in persönlichen Gesprächen gelaufen und entschuldigt Leute, ich lese auch zwischen den Zeilen, ich kann es nicht abstellen. Und wenn ich dann so Aussagen lese, wie ja, eigentlich nicht und ja, und ich habe ja dort Ideen und bla, und die erste Idee, die mir aufgetischt wird, ist, jo, ich mache dann erstmal eine Schulung für die Presseleute. Oh Gott, da fällt mir nichts mehr zu ein. Also naja, vielleicht hast du ein bisschen zu viel zwischen den Zeilen gelesen in dem Moment. Vielleicht sind wir dann irgendwie Ende der Woche schlauer. Ja, ich will da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, Wutze. Ich habe eben schon gesagt, wir haben uns nicht entschieden. Ich habe deine Rants zur Kenntnis genommen und das fließt mit Sicherheit auch alles in unsere Überlegungen mit ein. Aber ich, wie schon am Sonntag gesagt, es gibt keine Entscheidung. Und auch wenn du da vielleicht irgendwas gehört hast, ja, deute es, wie du möchtest, aber es bringt nichts, da jetzt im Vorfeld schon einen Riesenfass aufzumachen und jetzt die ÖA zu verlassen. Wir brauchen dich und ich würde mich einfach freuen, wenn du weiter mitmachst, egal wie die Entscheidung ausfällt. Das wäre sehr, sehr schade, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht überlegst es dir ja nochmal. Ich rente nicht. Ich glaube, es hat mich hier noch keiner renten hören. Okay, dann nenn's wie du willst. Ich finde wahrscheinlich eh nicht das richtige Wort. Gut, das ist Stand der Dinge und ich bleibe auch für den Moment erstmal dabei. Vielleicht stellt sich's als Fehler heraus, dann werde ich natürlich reuemütig zurückkommen, überhaupt kein Thema. Aber das ist, wie gesagt, für mich persönlich Stand der Dinge und ich stehe zu meinen Entscheidungen für gewöhnlich. Gibt's an dieser Stelle noch Redebedarf? Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Ah, hallo, ich bin doch endlich nach Hause gekommen und ich habe das gerade noch so mitgehört und ich möchte halt hier das, was ich Wutz auch schon mal persönlich gesagt habe, nochmal hier sagen. Ich halte das auch für einen Fehler, wenn die AGÖA verlässt. zu deinen Argumenten bezüglich welch auch immer geartete Besetzung da vielleicht im Raum steht, habe ich dir auch gesagt, was ich dazu denke. Ich glaube nicht, dass du damit, dass du jetzt die AGÖA verlässt, irgendwas besser machst, sondern eher da ein bisschen Vielfalt und auch eine gute Meinung rausnimmst, egal was da am Ende bei rauskommt. Wollte ich jetzt nochmal offen gesagt haben. Ich fand auch nicht, dass das granted war, sondern das war einfach sachlich vorgetragen, welche Bedenken er hat. Nur um das nochmal zu sagen. Danke auf jeden Fall. Gut, nochmal die Nachfrage. Gibt's noch Redebedarf? Nein, dann schließe ich damit die Sitzung um 22:16 Uhr.